Nachtexpress nach Saint-Tropez, oh, bring mich schnell nach Saint-Tropez. Ja, ja, ja, denn wenn ich am Fenster stehe, im Nachtexpress nach Saint-Tropez, ja, ja, ja, ja, träum ich vom weißen Strand, wo die Liebe, die große Liebe ich fand. Holiday in Saint-Tropez, oh, machen wir in Saint-Tropez, ja, ja, ja, und den Twist von Saint-Tropez, tanzen wir in Saint-Tropez, ja, ja, ja, in 2 Stunden komm ich an, wo die Liebe, die große Liebe begann. Ich bin kein reicher Mann, ich bin kein Ali Khan, doch schaut sie mich nur an, fühl ich wie ein König mich. Oh, Nachtexpress nach Saint-Tropez, oh, bring mich schnell nach Saint-Tropez, ja, ja, ja, denn wenn ich am Fenster stehe, im Nachtexpress nach Saint-Tropez, ja, ja, ja, ja, träum ich vom weißen Strand, wo die Liebe, die große Liebe ich fand. Ich bin kein reicher Mann, ich bin kein Ali Khan, doch schaut sie mich nur an, fühl ich wie ein König mich. Oh, Nachtexpress nach Saint-Tropez, oh, bring mich schnell nach Saint-Tropez, ja, ja, ja, denn wenn ich am Fenster stehe, im Nachtexpress nach Saint-Tropez, ja, ja, ja, ja, träum ich vom weißen Strand, wo die Liebe, die große Liebe ich fand. Wo die Liebe, die große Liebe ich fand. Wo die Liebe, die große Liebe ich fand.